Die Internet-Homepage Klassowaja Poriba und die Internetzeitschrift Premtschitschi von Russland, die Internet-Homepage der russischen Gruppe für Solidarität mit der TVRK und des Nationalen Sozialideologie Studienkomitees der Demokratischen Republik Kongo brachten jüngst das historische Schreiben von Genossin Kim Jong-un an die Teilnehmerinnen des 16. Kongresses des Demokratischen Frauenbundes Koreas. Unter dem Banner der Umgestaltung der ganzen Gesellschaft getreu dem Kim Il-sungismus, Kim Jong-ilismus, die Arbeit des Frauenbundes weiter intensivieren. Und die Nachrichtenagentur der Demokratischen Republik Kongo stellte jüngst ins Internet die Auszüge aus den historischen Schreiben von Genossin Kim Jong-un an die Lehrer und Studenten der Kim Il-sung-Universität zu ihrem 70. Gründungstag über die Hauptaufgabe der Kim Il-sung-Universität in der neuen Ära der koreanischen Revolution.